Schlussgesang. Mit 44 Jahren, da ist als Frau schon Schluss. Knirps kommen unter 70, doch das ist kein Verdruss. Denn die waren alle einmal 20 Jahre. Und im Kopf hat sie seitdem nichts nur verloren. Haben's nur die Haar verloren, haben's nur die Haar. Schluss.